1. Dieser Psalm Davids erklärt, dass die gesamte Erde mit all ihrer Fülle der bewohnt Erdkreis und dessen Bewohner das rechtmäßige Eigentum des Herrn sind. 2. Er hat die Welt auf den Meeren gegründet und sie über den gewaltigen Fluten fest verankert, immer ein dauerhafte Stabilität zu verleihen. 3. Es stellt sich die entscheidende Frage, wer die Berechtigung besitzt, den Berg des Herrn zu besteigen oder in seinem heiligen Ort vor ihm zu stehen. For, no wer anschuldig hand und ein reines Herz besitzt, wer kein bösen Absichten verfolgt und keinen betrügerischen Eidschwert, ist dazu würdig. 5. Ein solche Person wird den Siegen des Herrn empfangen und gerechtigkeit von Gott erfahren, der ihr Rettung und beständig Hilfe ist. 6. Dies kennzeichnet die Generation der, die nach Gott fragen und die Gegenwart des Gottes Jakobs mit aufrichtigem Herzen suchen. 7. Die Tor sollen ihr Haupt erheben und die Ural ten Pforten sollen sich weit öffnen, damit der Ruhmreich König feierlich seinen Einzug halten kann. 8. Auf die Frage, wer dieser Ruhmreich König sei, lautet die Antwort, es ist der Herr, der Machtig Helden Siegreich Krieger. 9. Ernüt wer denn die Tor und die Uigen Pforten aufgefordert, sich weit zu öffnen dem Einzug des Ruhmreichen Königs den Notigen Platz zu machen. 10. Wenn ernüt gefragt wird, wer dieser Ruhmreich König ist, wird bestätigt, es ist der Herr der Herrscher selbst, der dieser König der Herrlichkeit ist.